Ja, Herr Raniello hat es also auf sich genommen, in 5 Minuten, wenn man das etwas intensiv interpretiert, in einem Husarenritt sozusagen auf alle Bemerkungen noch einmal einzugehen. Allgemein sei sein Eindruck, dass er eigentlich weniger Widerspruch als Bestätigung und Fortführung dessen, was er gesagt habe, gefunden habe. Das gilt insbesondere für die Beiträge von Herrn Dill, Herrn Brezzi und Herrn Bellardinelli. Gegenüber Zaninelli hat er eingewendet, dass Rossi weithin auf Hypothesen sich stütze und nicht auf Hypothesen, die bereits positivistisch durch Fakten abgesichert seien. Das habe er auch betont. Aber andererseits sei ihm der Ausdruck voto, fast als voto pneumatico, ich weiß nicht, wie man das ins Deutsche übersetzen, luftleerer Raum, das sei doch wohl etwas zu spitz formuliert, und er hat dann, wenn ich recht gezählt habe, 9 Titel von einzelnen Arbeiten, deren Autoren ich nicht kenne und deren Inhalt ich nicht kenne, zitiert, die wir aber hier, glaube ich, nicht zu wiederholen brauchen. Und dann hat er vor allen Dingen gesagt, die Diskussion, die historische Diskussion muss hier und geht hier, wie auch anderswo weiter, und wenngleich wir das notwendige wirtschaftsgeschichtliche Fundament noch nicht haben, wir müssen uns mit den Dingen auseinandersetzen. Im Übrigen hat er einen Appell an Herrn Zaninelli und seine Mitarbeiter gerichtet, dieses gute wirtschaftsgeschichtliche Fundament zu liefern. Mit Herrn Scopola ist er im Allgemeinen einverstanden. Was Herr Camagliani vorgeschlagen hat, unterstützt er sehr und durchaus, und meint, dass das Studium der Lokalverwaltung und der Administration am Ort auch gerade in Bezug auf auf Industrialisierung in Brescia, in Bergamo, in Venetien und so weiter zu untersuchen sei. Es ist dann zum Schluss noch einmal in 3 Punkten teilweise bestätigt, teilweise auch sich absetzen auf Herrn Fonzi eingegangen. Punkt 1. Wenn Klerikomoderatismo nur Wahlinstrument ist, so wiederholt er das, was er in seiner Relation gesagt hatte, Auswahl der Mittel, selbst wenn sie nur reine Taktik wäre, enthebt uns nicht der Frage, was ist denn dann mit diesen Mitteln, nachdem sie angewendet worden sind, geschehen? Welche Politik haben dann diejenigen geführt, die gewählt worden sind? Den zweiten Punkt habe ich nicht ganz richtig verstanden. Der dritte heißt noch einmal, wenn Taktik, das ist nur eine Abwandlung des ersten Punktes, wenn Taktik, was haben Sie nachher getan? Wie haben sich diese Kräfte verhalten in der Lokalverwaltung? Haben Sie dort Reformen durchgeführt? Ja. Oder haben Sie versucht, zurückzuführen? Haben Sie eine reaktionäre oder eine konservative oder eine gemäßigte oder eine radikal progressive Politik betrieben? Das heißt also, selbst wenn man die Prämisse Klerikomoderatismo als Taktik akzeptiert, heißt die Frage, die der Historiker sich nachher stellen muss, was tun diese Taktiker? Und aus dem ganzen des Vortrags, der Referate und der Diskussion versuchen wollen, Herr Isalo, der über den deutschen Sozialkatholizismus, den sogenannten Sozialkatholizismus sprechen soll, hat insgesamt 5 Abschnitte. Wir werden jeweils den Abschnitt durch ihn vortragen lassen. Herr Lind ist so liebenswürdig, dann eine kurze Zusammenfassung zu geben, und dann wird dieser Abschnitt diskutiert. Und so weiter. Und wir hoffen, dass wir zum Schluss auch dann noch für eine Generaldiskussion ganz kurz etwas haben. Dadurch wollen wir erreichen, dass die Diskussion sich mehr auf einzelne Themen hintereinander konzentriert und auf, dass diejenigen, die die andere Sprache nicht beherrschen, nicht hier eine Stunde lang wie Wasser eine fremde Sprache über sich ergehen lassen müssen. Denn das hier ist ja keine aszetische Übung, sondern ein wissenschaftlicher Block. Dunque, un'ottima decisione mi pare che hanno preso il relatore di dividere la relazione in sezioni e dopo ogni sezione viene data una breve traduzione riassuntiva e anche per gli interventi vengono pregati gli interventisti futuri di essere molto brevi, non costringere a, insomma, se non creare, dividere, insomma, bene, individuare dei punti precisi e isolarli, perché se no con le traduzioni si va alle calende greche, come già diciamo qua. Wenn ich über die katholische Sozialbewegung in Deutschland von 1870 an sprechen soll, dann spreche ich von einem Zeitraum ab, wo nach dem Bewusstsein auch des Katholizismus die soziale Frage eine Arbeiterfrage war. So wurde die soziale Frage auf dem Katholikentag von 1863 definiert und auch Kettler definiert soziale Frage 1864 in seinem Buch Die Arbeiterfrage und das Christentum als eine Arbeiterfrage, ja sogar als eine Arbeiterlohnfrage. In Deutschland müssen wir wie in Italien die Industrialisierung sehr viel später ansetzen als etwa in England. Die Einführung der Gewerbefreiheit 1808 in Preußen und der Zollverein von 1833, der freien Handel möglich machte, waren erst Voraussetzungen für den Industrialisierungsprozess, der dann erst in den 50er Jahren richtig in Gang kam. Nach 1846 standen noch 86% aller Webstühle für Leinwaren bei ländlichen und kleinstädtischen Hauswebern. 1850 waren erst etwa 5% der erwerbstätigen Fabrikarbeiter. 1907 sollten es 26% sein. Um 1800 hatten noch über 80% der deutschen Bevölkerung ihren Unterhalt aus der Landwirtschaft, 1882 noch über 40%, 1907 waren es nur noch 31%, obwohl die Gesamtzahl der in der Landwirtschaft Tätigen noch leicht zunahm, wie ja in diesem Zeitraum die Bevölkerung sehr stark zunahm. In Deutschland von 24 Millionen im Jahre 1800 auf 49 Millionen 1890. Erst seit 1870 nahm Deutschland seinen großen Aufschwung zum Industrieland. So hatte bei seiner berühmten Rede vor der Zweiten Badischen Kammer am 25. April 1837, der ersten sozialpolitischen Rede in einem deutschen Parlament, Franz Josef Buß englische Verhältnisse vor Augen, die er für Deutschland kommen sah bzw. verhüten wollte. Umso weitschauender, wenn Buß schon damals mittels staatlicher Gesetzgebung unter anderem Begrenzung der Arbeitszeit, Verbot der Nachtarbeit der Kinder, Schutz der Sonntagsruhe, Gesundheitsaufsicht und Unfallschutz forderte. Franz Josef Buß war auch Präsident des ersten deutschen Katholikentages 1848 in Mainz, auf dem die soziale Frage als die große Aufgabe der Gegenwart erstmalig aufgegriffen wurde. Aber wie gesagt, noch nicht in dem unserem Sinne als Arbeiterfrage. Auch Bischof Kettler hat in seinen berühmten Adventspredigten des Jahres 1848 im Grunde noch die Situation des kleinen Bauerntums und der kleinen Handwerker in seiner Landgemeinde in Hobsten vor Augen. Deshalb hat er ja auch noch eine Auffassung vom Eigentum, die das Eigentum mehr als Konsumgut sieht, weshalb es verteilt werden muss, und er sieht noch nicht die Notwendigkeit, auch Eigentum zu kumulieren als Investitionsgut, wie es die Industriegesellschaft fordert. Setzte in Deutschland der Industrialisierungsprozess später ein als in Westeuropa, dann war dazu der katholische Volksteil am Aufbau der Industriewirtschaft weniger beteiligt als der evangelische und stand dieser Industriewirtschaft sehr viel misstrauischer gegenüber. Das hatte viele Gründe, schon wirtschaftsgeografische, dass etwa in einem katholischen Land wie Bayern die Voraussetzung für Industrialisierung nicht so gegeben war. Das hatte seine Gründe in der Verarmung des katholischen Volksteils, in der Säkularisation, auch darin, dass etwa die geistlichen Staaten keine Militärmächte waren und deshalb auch an Industrie weniger interessiert waren. Aber es waren auch Bedenken im katholischen Volksteil gegen die neue kapitalistische Wirtschaftsweise. Man sah nicht nur die ethischen Gefahren eines einseitigen Erwerbsstrebens, sondern beklagte auch die Auflösung der überkommenen Strukturen. Im Zuge der Romantik forderte man einen organischen, ständischen Aufbau der Gesellschaft, begeisterte man sich an der Idee der Kirche als Ordnungsmacht der Gesellschaft und betonte, dass nur die Kirche fähig und berufen sei zur Lösung der sozialen Frage. Das kapitalistische System lehnte man ab und strebte eine Sozialreform an auf genossenschaftlicher Basis, sei es von Produktivassoziationen oder gar von Klosterfabriken. Im Ganzen sah man die Lösung der sozialen Frage allzu einseitig in der Erneuerung der christlichen Gesinnung aus dem Geist der Caritas. Erst am Ende der 60er Jahre trat eine Wende ein. Man machte eben die Erfahrung, dass wirtschaftliche Unternehmungen auf einer anderen Basis als der geschäftlicher Tüchtigkeit und technischen Sachverstandes Wunschträume bleiben mussten. Dazu kam die Erkenntnis der großen Möglichkeiten, die die moderne industrielle Wirtschaft und das kapitalistische Wirtschaftssystem für den Menschen, speziell für die Überwindung des Pauperismus, boten. Die Industrialisierung hat ja den Pauperismus, von dem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts so viel die Rede ist, nicht geschaffen, sondern hat im Gegenteil die Möglichkeit geboten, diesen Pauperismus zu überwinden, indem er an der so stark gewachsenen Bevölkerung eben auch Arbeitsmöglichkeiten bot. So beschritt man am Ende der 60er Jahre den Weg von einer systemändernden Sozialreform zu einer auf Einzelmaßnahmen gerichteten Sozialpolitik bei prinzipieller Anerkennung der modernen kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Sozialpolitik bedeutete aber auch die Einschaltung der staatlichen Gesetzgebung zur Ordnung und Humanisierung der industriellen Arbeitswelt und bedeutete gewerkschaftlichen Zusammenschluss der Arbeiter zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen Interessen und zur Sicherung ihrer Stellung als Menschen im Betrieb. Man kam zu der Einsicht, dass durch eine romantische Verteufelung von Industrie und Kapitalismus dem Arbeiter nicht zu helfen war. Das kapitalistische System war hinzunehmen und bei kritischer, aber ideologiefreier Betrachtung waren seine Möglichkeiten zu nutzen. Wir können sagen, und das ist die These des ersten Teiles, dass erst mit der Aufgabe der romantischen Kapitalismuskritik vor 1870 die moderne katholische Sozialbewegung ihren Anfang nahm. Und hier scheint mir auch der wichtigste Unterschied zu Österreich zu liegen, wo man eben doch diese Linie weiterführte mit Vogelsang, zwar praktisch dann auch in der Sozialgesetzgebung und so weiter einen anderen Weg ging. Und die Leute, die diesen Weg gewiesen haben, in das neue Verhältnis zur Wirtschaftsreform, die haben auch innerhalb des katholischen Kritik erfahren. Man hat Hitze immer vorgeworfen, er sei ein bloßer Pragmatiker. Und die historischen politischen Wetter unter Jörg sind noch weiter den anderen Weg gegangen. Den Weg zu dieser neuen Einstellung hat unter anderem, aber auch vor allem Bischof Wilhelm Emanuel von Ketteler gewiesen. Nach dem Erscheinen seiner Schrift »Die Arbeiterfrage und das Christentum 1864«, die noch der alten Haltung verpflichtet ist, in der er deshalb auch etwa Staatssubventionen zur Bildung von Produktivassoziationen noch grundsätzlich ablehnt, also nach dieser Schrift 1864 kam Ketteler immer mehr zu der Überzeugung, dass neben dem organisatorischen Zusammenschluss der Arbeiter selbst das Eingreifen des Staates zugunsten des Arbeiterstandes notwendig war. In seiner als Magna Carta der christlichen Arbeiterbewegung bezeichneten Rede am 25. Juli 1869 auf der Liebfrauenheide bei Offenbach, die unter dem Titel »Die Arbeiterbewegung und ihr Streben im Verhältnis zu Religion und Sittlichkeit« weite Verbreitung fand, bejaht, ja fordert Ketteler den Zusammenschluss der Arbeiter in Organisationen nach dem Beispiel der englischen Gewerkvereine. Diese sollten den Forderungen der Arbeiter Nachdruck verleihen und, wenn nötig, mit Hilfe von Streiks durchsetzen. Berechtigte Forderungen dieser Art sind: erstens Erhöhung des Arbeitslohnes, zweitens Verkürzung der Arbeitszeit, drittens Gewährung von Ruhetagen, viertens Verbot der Fabrikarbeit von Kindern, fünftens Abschaffung der Fabrikarbeit von Müttern und auch von jungen Mädchen. Neben diesen durch Arbeitskampf und gesetzliche Maßnahmen durchzusetzenden Forderungen werden andere Einrichtungen zur Hebung des Arbeiterstandes wie Spar- und Konsumvereine, Partnerschaft, Gewinnbeteiligung und Miteigentum von Ketteler nur noch kurz genannt. In dieselbe Richtung dieser Rede auf der Liebfrauenheide ging das Gutachten, das Ketteler gleichzeitig im September 1869 der Fuldaer Bischofskonferenz vorlegte. Danach, nach diesem Gutachten, ist, wie Ketteler wiederholt, die soziale Frage das schwierigste und wichtigste Problem der Gegenwart. Die Kirche hat die Pflicht zu helfen. Denn die soziale Frage ist mit ihrem Lehr- und Hirtenamt unzertrennlich verbunden. Gilt es doch, Zitat, die Arbeiter aus einer der Occasio Proxima Peccandi, der nächsten Gelegenheit zu sündigen, analogen Lage, in der sie sich befinden oder in die sie zu geraten drohen und welche ihnen die Erfüllung ihrer Christenpflichten moralisch unmöglich macht, mit aller Kraft zu befreien. Weiteres Zitat. Für die Gnaden des Christentums, solange sie nur auf dem Wege der gewöhnlichen Pastoration geboten werden, ist eine solche Arbeiterbevölkerung im Großen und Ganzen vollkommen unempfänglich und unzugänglich. Es müssen zuerst Einrichtungen zur Humanisierung dieser verwilderten Massen geschaffen werden, bevor man an deren Christianisierung denken kann. Sonst wird der Arbeiter der Kirche zurufen, Zitat, was helfen mir eure guten Lehren und eure Vertröstungen auf eine andere Welt, wenn ihr mich in dieser Welt mit Weib und Kind in Hunger und Not darben lasst. Ihr sucht nicht mein Wohl, ihr sucht etwas anderes. Sie Kettler betont wiederholt, es geht nicht darum, das moderne Industriesystem in naher Zukunft durch ein anderes, besseres zu ersetzen. Auch in Deutschland muss wie in England die Zentralisation des Kapitals, der fabrikmäßige Großbetrieb, auf allen Gebieten mehr und mehr voranschreiten. Und keine irdische Macht ist imstande, dieser Entwicklung der Dinge Einhalt zu tun. Es steht fest, weiter Zitat, dass keine Macht der Welt die Fortentwicklung der modernen Volkswirtschaft, das Umsichgreifen der zentralisierten Massenproduktion zu hindern vermag. Da also das ganze System nicht umzustoßen ist, so kommt es darauf an, es zu mildern, für alle einzelnen schlimmen Folgen desselben die entsprechenden Heilmittel zu suchen und auch die Arbeiter so weit möglich an dem, was an dem System gut ist, an dessen Segnungen Anteil nehmen zu lassen. Ketteler unterscheidet in diesem Gutachten Aufgaben, die die Kirche selbst übernehmen kann. Das heißt, die fürsorgerisch-karitativen und solche, die zu schaffen nicht Sache der Kirche ist. Zitat, wohl aber kann die Kirche dieselben durch wohlwollende Teilnahme, durch Aufmunterung und Anerkennung, durch Unterricht und geistliche Mithilfe in hohem Grade fördern. Die Kirche muss das Interesse für den Arbeiterstand vornehmlich beim Klerus wecken. Die Arbeiterfrage darf daher bei der Ausbildung des Klerus nicht mehr übergangen werden. Der staatlichen Gesetzgebung stellt Kettler folgende Aufgaben. Eine Wiederholung fast von der Liebfrauenheide. Erstens, Verbot vorzeitiger Beschäftigung der Kinder in den Fabriken. Zweitens, Beschränkung der Arbeitszeit der in den Fabriken beschäftigten Kinder im Interesse ihrer körperlichen und geistigen Ausbildung. Drittens, Trennung der Geschlechter in den Arbeitslokalen. Viertens, Schließung gesundheitsschädlicher Arbeitslokale. Fünftens, Regulierung der Arbeitszeit, Stundengesetz. Sechstens, Sonntagsruhe. Siebtens, Leistung von Entschädigungen an die Arbeiter, welche ohne eigene Schuld in den Etablissements zeitweise oder für immer arbeitsunfähig wurden. Achtens, gesetzliche Sicherstellung und Beförderung der gemeinnützlichen Arbeitergenossenschaften. Neuntens, Staatskontrolle über die Ausführung der Arbeitergesetzgebung durch Ernennung offizieller Fabrikinspektoren. Dieser Appell an die soziale Verantwortung der Bischöfe blieb zunächst ohne greifbare Folgen. Am Vorabend des Vatikanischen Konzils, die Vorbereitung dieses Konzils war ja das Hauptthema dieser Bischofskonferenz von 1869, und dann später in den Jahren des Kulturkampfes danach hatten die Bischöfe andere Sorgen. Ist vielleicht analog zu Italien, wo ja doch die Frage der Einheit Italiens auch alle anderen Themen dominierend gleichsam zudeckte. So kann man hier sagen, dass zunächst der Sozialkatholizismus und dann durch den Kulturkampf eben auch zurückgedämmt wurde. Also indem dem deutschen Katholizismus nach 1870 aufgezwungenen Kulturkampf musste er so sehr auf Geschlossenheit bedacht sein, dass er sich keine inneren sozialpolitischen Auseinandersetzungen leisten konnte. Das Zentrum als Volkspartei oder Integrationspartei schloss ja bald zusammen den Adligen von Schlesien und Westfalen und den Großgrundbesitzer in Schlesien mit dem Kumpel vom Ruhrgebiet und den Kleinbauern und so weiter. Insofern war es sehr schwierig, sofort Einheit in den sozialpolitischen Bestrebungen zu finden. Windaus wusste, dass über die sozialpolitischen Fragen im Zentrum noch keine Einigung zu erzielen war. Somit hätte die Schlagkraft der Partei in der Kirchen- und Schulfrage gelitten. Außerdem hätte eine sozialpolitische Initiative dem Zentrum noch mehr Feinde gebracht. An einen Freund schrieb Windaus damals: Ein positives sozialpolitisches Vorgehen des Zentrums jetzt schon würde zum Schaden der ersten und höchsten Aufgabe des Zentrums, des Schutzes von Religion und Kirche, die Isolierung des Zentrums nur noch verschärfen und stärken. Sobald aber in diesen Beziehungen die Lage besser ist, muss sofort sozialpolitisch vorgegangen werden und ich werde ganz gewiss mit dabei sein. Dass diese Situation Windaus nicht sehr willkommen war, sieht man an einem Ausspruch von 1873. Damals klagte Windaus: Ich sehe die soziale Frage für furchtbar ernst an und ich glaube, dass es sehr viel wichtiger wäre, uns mit dieser gründlich zu befassen, als dass wir alle Tage Kirchen und Schulpolitik betreiben. Gemäß dieser Grundauffassung griffen dann Windaus und das Zentrum mit dem Abbau des Kulturkampfes die sozialpolitischen Aufgaben bewusst und entschieden auf. Windaus sah nicht zuletzt darin den Weg, den Katholizismus aus der Kulturkampfmentalität heraus und an die positive Mitarbeit im staatlichen Leben heranzuführen. An der Sozialversicherungs- und Arbeiterschutzgesetzgebung, der wir uns nachher noch beschäftigen, die Deutschland ja gegen alle marxistischen Prognosen schwere soziale Erschütterungen ersparen sollten, an dieser Sozial- und Arbeiterschutzgesetzgebung hatte das Zentrum entscheidend mitgearbeitet. Die Liberalen waren aus ihrer Manchester-Mentalität ja dagegen. Die Sozialisten standen abseits. Allerdings müssen wir ja auch gerechterweise sagen, dass sie ja durch das Sozialistengesetz bis 1890 lahmgelegt waren, mehr oder weniger. Aber sie standen auch abseits, weil sie ja jegliche systemstabilisierenden Maßnahmen ablehnten. Diesen Weg Kettlers von einer allgemeinen Sozialreform zur partiellen Sozialpolitik mit staatlicher Intervention machte aber auch der, wie schon gesagt, der Kreis um die historisch-politischen Blätter nicht mit. Auch sie blieben zunächst noch bei ihrem entschiedenen Nein zur bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und erklärten entsprechend bloß sozialpolitische Maßnahmen als Stück und Flickwerk. Soweit zunächst. Già un po' chiuso in anticipo che nel periodo che ci interessa qua 1970-1914 la questione sociale è diventata la questione degli operai e che in questo senso fu concepita già dal Katholikentag del 1863 e da Kettler, dal vescovo di Magonza Kettler nel 1864, la questione degli operai e della paga degli operai. Poi Isalo ha spiegato in brevi parole lo sviluppo industriale della Germania. Mi limito qui a riassumere che questo sviluppo industriale accadeva molto più tardi che in Inghilterra, che la vera industrializzazione della Germania comincia negli anni 50, con questo primo ciclo di boom economico tra il 1850 e il 1870, al quale segue poi lo sviluppo di alta industrializzazione dagli anni 70 in poi. Nel 1850, per citare solo qualche numero, soltanto il 5% dei cittadini tedeschi lavoravano nelle industrie, mentre nel 1907 c'erano 26%. Però ancora nel 1882 un 40% dei lavoratori stavano nel settore agrario. In pari tempo, come sapete, il numero la popolazione è aumentata in un numero eccessivo da 24 milioni all'inizio del secolo a 49, a quasi 50 milioni alla fine del secolo. Quando per primo il cattolico Franz Josef Bus nella Camera del Baden nel 1837 chiedeva certe riforme e una certa legislazione statale in materia sociale, lui pensava alla situazione inglese, voleva prevenire che in Germania si ripetesse una situazione analoga. Lo stesso Bus è stato presidente del primo Katholikentag nel 48, in cui ha definito la questione sociale come la questione di questo secolo. Però sia lui sia Kettler di quegli anni pensavano ancora per lungo tempo ad una riforma sociale che riguardava soprattutto gli artigiani e i piccoli impiegati, non tanto i veri operai industriali, anche piccoli contadini, piccoli proprietari agrari. Poi Isalo ha dedicato una parte all'atteggiamento dei cattolici riguardo alla industrializzazione che, come dicevamo, avvenne nei decenni dopo il 1850. E i cattolici tedeschi avevano una parte molto minore dei protestanti allo sviluppo industriale, e questo per varie ragioni. E qui c'entra per prima una ragione della geografia industriale e economica: la Baviera cattolica, per esempio, offre meno possibilità per lo sviluppo industriale che altre parti della Germania. Poi ci sono delle ragioni storiche: gran parte dei cattolici abitavano in quelle parti della Germania che fino alla grande secolarizzazione stavano sotto i principi ecclesiastici, e in questi stati dei principi ecclesiastici lo sviluppo moderno dell'economia avveniva molto di meno, perché questi stati erano piccoli, non avevano l'armata, non erano interessati ad avere armata e sviluppo industriale moderno, e così abbiamo qui una situazione di ritardo in confronto agli altri territori tedeschi. Però c'è anche una ragione ideologica: i cattolici, soprattutto e quelli che pensavano nelle categorie del romanticismo cattolico, romanticismo della prima metà del secolo, non volevano accettare i cambiamenti industriali, volevano piuttosto conservare le antiche strutture sociali, cercavano di riformare la società secondo i modelli di una società corporativa, volevano la Chiesa come forza d'ordine che avrebbe riorganizzato questa società corporativa, cioè l'idea del cosiddetto Ständestaat, lo Stato organizzato secondo i vari stände e la Chiesa come potenza d'ordine al di sopra di questi stati sociali. Si voleva piuttosto rinnovare l'atteggiamento cristiano con uno spirito di assistenza e di carità. Si nutriva molta fiducia verso il sorgere verso l'accumulazione del capitale e dell'industria. Soltanto negli anni 60 cambiava questo atteggiamento. Si arrivò ad un giudizio più realistico, si vedeva per la prima volta le possibilità che offriva l'industrializzazione, perché c'è stata questa che ha superato il vecchio pauperismo. Verso la fine degli anni 60 possiamo notare negli esponenti del cattolicesimo politico questo cambiamento dalla tendenza vecchia per una riforma sociale che voleva cambiare tutto il sistema, tornare alle vecchie strutture, ad una politica sociale che accettava la situazione cambiata e cercava di cambiare e di umanizzare questa nuova situazione capitalistica. Si vedeva che tutto questo atteggiamento negativo sorto dal romanticismo non serviva a nulla. Il sistema capitalistico doveva essere accettato e doveva essere usato in favore degli operai. La distanza dalla vecchia dalla critica romantica sociale offriva le condizioni, portava le condizioni per fare questa politica sociale. Qui c'è un contrasto che è rimasto a lungo fra i leader del cattolicesimo tedesco e quelli austriaci, dove per esempio Vogelsang restava sulle vecchie posizioni e una parte del cattolicesimo tedesco, quello di John Edmund Jörg e delle Historisch-Politische Blätter di Monaco, rimaneva anche su questa vecchia posizione anticapitalistica. Quello che ha insegnato la strada per la nuova politica, per questo cambiamento totale, era piuttosto Wilhelm Emanuel von Kettler, che nelle sue prime prese di posizioni, aveva sostenuto la vecchia linea, perché ora, nel 1869, in un discorso a Offenbach, si è espresso per la prima volta per una nuova politica sociale, un famoso discorso che poi fu stampato di Arbeiterbewegung und ihr Streben in Bezug auf Religion und Sittlichkeit, cioè il movimento operaio e le sue aspirazioni in rapporto alla religione e alla morale. Già allora Kettler chiedeva l'istituzione di sindacati, un aumento delle paghe, una abbreviazione del tempo di lavoro e certe misure in tutela degli operai, soprattutto dei bambini e delle donne che lavoravano, divieto del lavoro dei bambini, per esempio. Anche voleva istituire delle casse mutue e voleva una certa specie di cogestione, no? Miteigentum degli operai. Lo stesso Kettler, nello stesso anno, ha fatto un grande parere per la conferenza episcopale di Fulda, in cui lui si è rivolto ai suoi colleghi dicendo che la questione sociale è diventata la questione più importante anche per la Chiesa, la Chiesa diceva è obbligata all'obbligo per aiutare gli operai, perché gli operai, per riassumere brevemente, si trovano in una situazione tale in cui non possono adempiere ai loro doveri cristiani, si trovano in una situazione vicina al peccato, occasione prossima a peccandi, perché il mondo industriale di oggi è così brutale che questi operai non possono fare nemmeno una vita veramente umana e non possono fare ancora di meno una vita cristiana, e hanno il diritto di chiedere da noi che noi li aiutiamo in questa loro situazione sociale. Il mondo operaio deve essere umanizzato. E in pari tempo, Kepler diceva ai suoi colleghi, non si può cambiare il sistema, bisogna accettare questo sistema industriale, la centrazione dei capitali nell'industria, bisogna accettarlo e bisogna cercare di usarlo in favore degli operai. Distingueva chiaramente tra i lavori che avrebbe dovuto svolgere la Chiesa, cioè assistenza caritas e poi anche di una certa istruzione sociale del clero, però chiedeva una legislazione statale per tutte quelle materie di cui abbiamo parlato un po' prima. Questo suo appello drammatico agli altri vescovi non aveva conseguenze immediate, perché i vescovi erano tutti occupati della preparazione del Concilio Vaticano prima, e poi sopravveniva il Kulturkampf che rendeva necessaria una concentrazione di tutte le forze cattoliche, una integrazione di tutti quanti per la lotta in materia politica religiosa contro le leggi del Kulturkampf, eccetera. Anche Windthorst, il leader del centro, che appoggiava una politica sociale, credeva che in questo periodo il partito del centro non poteva occuparsi tanto della politica sociale, perché per sostenere il Kulturkampf il centro doveva essere quel partito di integrazione che raccoglieva sia la nobiltà agraria sia il piccolo operaio cattolico, e per evitare discussioni interne che avrebbero indebolito il centro e per evitare un ulteriore isolamento del partito nell'ambito parlamentare, dove già i liberali avevano la maggioranza, Windthorst disse chiaramente sarebbe molto più importante di fare politica sociale, però nella situazione attuale siamo costretti a limitarci alla difesa dei diritti ecclesiastici. Ma quando poi negli anni Ottanta incominciava il componimento del Kulturkampf, c'è stato proprio il Partito Cattolico che ha avuto una parte molto attiva alla famosa legislazione sociale, alla legislazione bismarckiana in favore degli operai, che ha, come sapete, risparmiato alla Germania di allora gravi contestazioni operai, e il centro è stato forse uno dei partiti decisivi per questa legislazione, perché in quel periodo, per varie ragioni, i socialisti non appoggiavano una tale legislazione, perché quella avrebbe rafforzato il sistema. Socialisti che, come ha accennato Isalo, sotto la legge contro i socialisti si trovavano a loro volta in una specie di ghetto e non partecipavano alla legislazione in favore degli operai. Vielen Dank. Wer möchte sich zur Diskussion melden? Darf ich vielleicht mal zunächst? Ja, gut. Ich würde dann zunächst mal, gehen wir links herum. Herr Wandruschka, Herr Sachs, dann Herr Arn, dann Herr Bobanic, dann Herr Moore, Herr Koenzig, wohl Herr Polese und Herr Lill. Allora, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, wir haben also 7 Interventi und können damit jetzt die nächste Zeit erwarten. Jetzt geht es um die Ja, ich möchte nur darauf hinweisen, das war, ich stimme mit Herrn Iserloh vollkommen überein zu dem, was er über den Unterschied zu Vogelsang und sagen wir ganz allgemein zu den Österreichern gesagt hat. Allerdings muss man sagen, das haben Sie ja auch hervorgehoben, dass in den 80er Jahren eben dann in der Tafelzeit gerade die österreichischen Sozialaristokraten eine Gesetzgebung befördert haben, die ganz genau auf schon die Punkte, eigentlich auf die Punkte zurückgreift, die Wuss hier angekündigt hatte, die Ketteler vertreten hat und die gerade in der Frage des Arbeiterschutzes sogar weiterging als die Bismarck'sche, wie ich ja betont habe in meiner Referat, als die Bismarck'sche Sozialpolitik. Ich verweise hier auf das unmittelbar vor Veröffentlichung stehende Werk des Innsbrucker, jetzt in Innsbruck früher in Graz lehrenden Juristen, Rechtshistorikers Kurt Ebert über die Anfänge der modernen Sozialpolitik in Österreich. Und es ist ja interessant, Vogelsang ist aus Mecklenburg, Sie haben ja auch erwähnt, in Bayern, also in diesen vorwiegend agrarischen Gebieten, ist die alte Haltung noch, ebenso wie weitgehend in Österreich, der Ablehnung des Kapitalismus. Es gibt aber eben auch diese österreichischen Sozialaristokraten und vor allem im Rheinland und Westfalen, wo man den Kapitalismus akzeptiert. Und ich glaube, hier muss man überhaupt die besondere Stellung im Rheinland, wo es schon vor 1948 eine Zusammenarbeit zwischen Liberalen und Katholiken gegen den konservativen preußischen Staat gegeben hat, wo es eine stärkere industrielle Entwicklung gab, wo das Beispiel von Belgien, das glaube ich eine ganz große Rolle spielt, sowohl auch in sozialpolitischer wie in politischer Hinsicht. Ich glaube, das muss man hervorheben. Und dann die große Bedeutung dieses Bischofs Ketteler. Und da möchte ich nur darauf hinweisen, auf den Parallelismus in politischer und in sozialer Weise. In denselben Jahren nach 66 ist ja Ketteler der Mann, der überaus rasch sich auf den Boden der vollzogenen Tatsachen stellt, der die kleindeutsche Einigung akzeptiert, der den sozusagen romantischen, großdeutschen, mittelalterlichen Kaisertraum aufgibt, was ihm ja von den, ich glaube es war Reichensberger, ich weiß es nicht mehr genau, ich erinnere mich, ich habe selbst geschrieben, aber ich weiß nicht, ob es der Reichensberger war, der ihm vorgeworfen hat, dass er nicht einmal das Trauerjahr nach Königgrätz abgewartet habe mit seiner Schrift über die Stellung der deutschen Katholiken. Und dieser Realismus, dieses sich auf den Boden der vollzogenen Tatsachen stellen, dass die österreichischen Katholiken, wenn ich das noch sagen darf, dann 1918 vollzogen haben, endgültig. Und die große Unaufrichtigkeit in der katholischen Sozialbewegung, insofern hat Knoll recht, so sehr er das übersteigert, kommt eben daher, dass man in der Theorie an Vogelsang und an diesen Dingen festhielt und in der Praxis eben ja doch genau dieselbe Politik machen musste, die Ketteler hier vorgeschlagen hatte und die schon in der Sozialgesetzgebung etwa der Eratafe zum Ausdruck kommt. Se posso dire solo in italiano? Abbiamo bisogno di traduzione in italiano. Senti, Vandusca, mi permetti? Guarda, voi, adesso scherzerò, voi ci considerate forse un po' troppo ignari della realtà tedesca, perché noi, rispetto alla realtà tedesca, che è più grossa di quella italiana, abbiamo letto molte cose, abbiamo letto Wegener, per esempio, Giochetta, tu? No, Francesco e altri. E ora voglio dire, capisci? Quindi siamo pure brevi. Possiamo, sì. Per esempio, la cosa più di cui insomma sapevo forse meno, l'avevo dimenticato, l'ho letto Wegener, che forse va detto in due parole, è questo parallelismo fra Ketteler, realista nel campo sociale e realista nel campo politico. Volkswagen, Tatsache, ma proprio corrisponde al termine corrente in Italia, i fatti compiuti, che non si volevano accettare da parte dei cattolici intransigenti, mentre invece Kettler in fondo è un cattolico, e in Italia non ce n'erano quasi di questi, i fatti compiuti, chi non li accettava c'era subito il Papa vicino che tac, gli dava in testa, come si è visto con me. Noi avevamo il Papa vicino che piccava in testa, mentre lì era più lontano, il Papa non gli piccava così. E questa è forse la differenza interessante. Sì, ma anche il sostrato sociale, perché in Baviera no? Perché Koblenz che viene dal Mecklenburg, no? Perché è una diversa nostro, realtà, una diversa situazione. Una diversa realtà sociale, agraria, agraria, economica. Sì, insomma, lasciami dire che quello con una bella parola tedesca intraducibile è self-verständlich. Perché noi abbiamo avuto appunto una realtà in cui l'industria non nasceva. Caro Ettore, tu hai completamente ragione, ma scusami, il nostro seminario non è soltanto per professori e per te e per Tranillo, ma qui sono io credo dei giovani già. Anche i giovani, anche se sono, credo che certe cose, io devo confessare, per esempio per me, mi sono diventati chiari soltanto adesso, anche certo, dal intervento di... ma io non polemizzo mica con te. Quello che ha detto Isolo, e per quello credo certo. Che io sarò, questa è la mia natura, sarò un semplificatore, un illuminista che cerca sempre di essere pedagogico, propedeutico, e per quello mi sembrava importante di ricordare anche ai colleghi e ai giovani che forse non sapevano che nel 67 aveva scritto una cosa sul fatto compiuto. Non lo sapevo neanche io. Vedi, ragione. Es war eine kurze, ein kurzer, lebhafter und sehr anregender Disput über die Frage, inwieweit wir in der Diskussion und auf Details und Fakten beziehen sollen. Aber ich glaube, dass man sich nun auf der mittleren Linie eines Kompromisses, wenn auch nicht ausdrücklich, sondern implizit geeinigt hat. Und Herr Van Lutter, Sie waren fertig mit Ihrem. Con tedesco sì, ma non con l'italiano. Soltanto dirlo in italiano. La cosa curiosa è quello che, per esempio, nella legislazione austriaca degli anni 80 viene veramente fatto una politica così come teoricamente l'avevano proposto prima Puss e poi in Kettler, ma in Austria rimane una cosa che mi sembra anche un po' vicino all'Italia, cioè che in teoria si rimane alle teorie corporativistiche, romantiche, sociale romanticismo, ma in pratica poi bisogna fare una politica così. E questo, la grande differenza, quello che tu mi hai detto anche giustamente quando siamo venuti su, la grande differenza e la grande, diciamo, vantaggio anche dei tedeschi e di Kettler è che lui aveva la sincerità, e loro Hitze eccetera avevano la sincerità di dire accettiamo il mondo capitalistico, in cui in fondo erano più d'accordo anche con un marxismo che diciamo storico, scientifico, che diceva non si può arrivare a un socialismo se non si passa attraverso un capitalismo, lo sviluppo, e che loro erano più progressivi, se si vuole, e sinceri, mentre i nostri in Austria e anche in Italia ancora parlavano del Medioevo eccetera, mentre in pratica facevano già anche una politica capitalistica perché dovevano accettare. Anche Antoniolo faceva questo. Non è scasso, natürlich geht es jetzt über das, was Herr Wandruschka Deutsch gesagt hat, hinaus. Aber das haben die Deutschen schon verstanden. Ja, Deutsch, glaube ich haben. Wenn ich Italienisch verstehe, die Deutschen. Das ist klar. Herr Wandruschka, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Bei diesem Gedanken, dass in Deutschland Ja zur industriellen Welt, und in Westdeutschland, aber in dem für den deutschen Katholizismus führenden Teil. Während in Italien und Österreich Nein dazu, wenigstens theoretisch gesagt wird. Dabei muss man darf man eines nicht vergessen. Die Industrialisierung in Deutschland ist früher und wesentlich stärker als die in der Monarchie oder in Italien. Und das ist ja doch eine ganz andere Situation. Und innerhalb Deutschlands eben im Westen stärker als in Bayern. Ja. So, jetzt ist aber, glaube ich, Herr Gatz. Wir haben eine kleine Anfrage zur Terminologie, dass im 19. Jahrhundert die soziale Frage als Arbeiterfrage verstanden wurde. Das ist bekannt. Aber soll man heute noch Sozialkatholizismus oder sozialen Katholizismus ausschließlich mit der Arbeiterfrage besetzen? Ich meine, der soziale Katholizismus im 19. Jahrhundert ist doch sehr viel umfassender gewesen. Ich erinnere an den nicht zu unterschätzenden enormen Beitrag zur Krankenversorgung, zur Erziehungshilfe. Ich erinnere an den enormen Beitrag auf den Schulsektor, denn kirchliche Kräfte haben ja weithin erst die Realisierung der allgemeinen Schulpflicht, die seit dem 18. Jahrhundert postuliert, auch gesetzlich niedergelegt war, überhaupt möglich gemacht. Ich meine, das müsste man doch eigentlich in den sozialen Katholizismus unbedingt mit einbeziehen. Es scheint mir etwas verengt zu sein, wenn man das auf die soziale Frage, weil hier eine sozialpolitische Lösung nachher hinausläuft, wenn man das gar nicht so begrenzt. Allora, Gatz domanda se è giusto limitare, come ha fatto Isolo, la questione sociale alla questione degli operai. Lui ricorda che l'attività sociale della Chiesa e del Cattolicesimo dell'Ottocento comprendeva ben altri settori, ospedali e cliniche, assistenza, scuole. Secondo di lui ci sono state forze cattoliche o forze delle Chiese che hanno realizzato la scuola per tutti, allora lui si domanda se non si debba concepire questo cattolicesimo sociale in modo più largo che emerse dalla conferenza. Auf Herrn Wandruschka brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu antworten. Wir sind ja d'accord und wenn d'accord etwas Unterschiede waren, sind sie in diesem interessanten Disput hier geklärt. Zu Herrn Gatz, ich habe ja gesagt, mein Thema geht von 1870 und von da ab scheint mir wirklich die soziale Frage, Arbeiterfrage oder Auseinandersetzung mit der industrialisierten Welt zu sein. Das andere, was Sie meinen, was ja unheimlich heuer wichtig ist, das war damals schon gelaufen, scheint mir. Die große sozial-karitative Arbeit, das ist ja die erste Phase bei Kettler. Die großen Genossenschaften, Ordensgenossenschaften sind ja alle schon gegründet in den 40er, in den 30er und 40er Jahren, die dann auch weitgehend das geleistet haben, was sie hier mit Beitrag zur Schulbildung und so weiter sagen. Insofern scheint mir doch wirklich mit 1870 das, was ich hier ausgeführt habe, das Dominierende und das Neue gewesen zu sein. Allora Isolo non vorrebbe escludere tutti questi settori chiamati ultimamente da Gatz, però dice che queste attività molto ricche e molto importanti erano già svolte dagli anni 40 in poi. Sì, si continuavano anche dopo, però dal 1870 in poi, cioè nel periodo che qui dobbiamo trattare, la questione sociale era piuttosto la questione degli operai a causa dell'industrializzazione che ormai era stata compiuta. Ich darf aber doch noch einmal nachfragen. Halten Sie es für zulässig, den Begriff des Sozialkatholizismus auch in der von Ihnen behandelten Epoche einzuengen auf die Arbeiterfrage? Torna sull'argomento dicendo ma non è giusto limitare il cattolicesimo. Se sia giusto. Sì, se è veramente giusto limitare l'attività. Io la farei più corta. Ich meine, wenn ich als Historiker frage, ich auch das, was neu ist und was jetzt nun ins Spiel kommt und was eine gewisse Änderung bringt, da bin ich schon der Meinung, dass in diesem Zusammenhang hier diese Einengung legitim gewesen ist. Vor allen Dingen kommt ja auch der ihre, ich sage mal, die ganze Caritas bekommt ja durch die Sozialgesetzgebung und so weiter, dass nur noch die Gesellschaft die Aufgaben übernimmt, die bis dahin die Kirche in einer wahren Pionierhaltung zunächst aufgegriffen hat, ist ja auch das Neue, was ja hier nachher mit Sozialversicherung zu behandeln ist. Allora, il carattere nuovo del periodo consiste proprio nel fatto che la società industrializzata, la questione degli operai entrava nel centro delle discussioni e delle azioni e che, favorita dalla svolta dei cattolici, lo Stato e la società si assumevano ormai quelle opere nelle quali i cattolici avevano preso prima le iniziative. Wer ist jetzt an? Ich glaube, wir können diese Frage nicht weiter klären. Jetzt Herr Amt. Die starke Hervorhebung der Person Kettlers könnte den Verdacht nahelegen, dass Kettler nur als Einzelgänger gehandelt hat, nicht als repräsentativer Sprecher des Episkopats oder des deutschen Katholizismus. Zum Zweiten bleibt die Frage nach der Herkunft der Gedankengänge Kettlers. Kittel hatte bekanntlich auch in Kontakten zu Lassalle gestanden, die bei Dinkhoff aus der sozialistischen Gedankenwelt Einflüsse in den katholischen Katholizisten, sozialen Katholizismus eingedrungen. Zum Dritten meine ich, dass auch Adolf Turing unbedingt in eine Geschichte der christlichen Arbeiterbewegung gehört. Sicherlich war die Zielgruppe Turing die Gesellen, aber diese Gesellen sind ja gerade die Träger der sozialistischen Arbeiterbewegung. Sie sind ja nicht die Arbeiter gewesen, die diese sozialistische Bewegung gegründet haben, sondern die Gesellen haben die Mitglieder gestellt, die haben das Führungspersonal gestellt, neben Intellektuellen. Tre domande. C'è stato Kettler solo che ha fatto questa svolta o è Kettler ha rappresentato più o meno l'Episcopato e la leadership cattolica di allora? La seconda questione, Kettler ha avuto dei contatti con la Salle. In quale modo anche pensieri socialisti hanno avuto una certa influenza sull'evolvere dell'opinione di Kettler? Terza domanda, secondo Arndt si dovrebbe includere anche Kolping e il suo Gesellenverein, anche se lui si rivolgeva a questi artigiani. Arndt ricorda che sono stati proprio questi artigiani impiegati che hanno diffuso anche le idee socialiste. Allora, in qual misura questi artigiani quegli artigiani migranti che abbiamo, fenomeno tipicamente tedesco, e se l'artigiano questo doveva migrare 3 anni dopo la natalia, dopo prima apprendista, poi alla fine di quel periodo doveva migrare, doveva lavorare con 2 o 3 altri maestri per tornare poi al mestiere. Ja, Herr Arndt, ich bin ganz Ihrer Meinung und halte Ihre Einwände für sehr wertvoll, gerade auch als Kritik etwa an dem Papier, an der Vorlage der Synode der deutschen Bistümer über die Kirche und die Arbeiterfrage, wo nämlich gesagt ist, ja, Kettler, der schon, aber das war ja ein weißer Rabe und der steht allein. Da würde ich auch schon sagen, dass ja gerade die Kettler nicht nur ein weißer Rabe, ein Prediger in der Wüste war, sondern dass er ja ungemein viel auch in Gang gebracht hat. Er war, was sein Verhältnis zu Lassalle angeht, sicherlich hier zeigte er eine grandiose Offenheit für andere Strömungen. In seinem Reisegepäck nach Rom 1870-71 zum Vatikanischen Konzil war ja auch der erste Band von Karl Marx Kapital. Gerade mit Lassalle hatte er eine große Affinität, insofern er das eherne Lohngesetz von Lassalle vielleicht allzu unkritisch rezipierte. Den Gedanken der Assoziation ist ja von Lassalle übernommen. Wenn er allerdings dann auch, als er mit Lassalle in Briefwechsel zu treten versuchte, um hier konkrete Anregungen zu bekommen, auch von Lassalle, der ja auch kein kein großer Mann der Konkretion war, im Stich gelassen wurde. Allerdings kam dann auch für Kettler mit den 70er Jahren Reichstagsabgeordneter, nicht? Er war Reichstagsabgeordneter und hat dann von daher schon die Beziehung. Allerdings, was das Verhältnis zum Sozialismus ankam, wurde ja Kettler da auch in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, kurz vor seinem Tode, sehr viel nüchterner, aber das lag an der Wende des Sozialismus zum kirchenfeindlichen Marxismus. Und ja, das Verhältnis zu Kolping, nun muss man ja doch wieder sagen, dass Kolping weniger der Sozialpolitiker war oder auch nicht mal der Sozialreformer, sondern der große Volkspädagoge. Und hier natürlich auch, hier das auch mit Kettler zusammen, habe ich vergessen zu sagen, dass die Wende Kettlers zum Sozialpolitiker in einer Rede auf einem Kolpingstag in Mainz 1864 zum ersten Mal deutlich wird und wo er gegen sein, was bisher Gesagte, nach der Staatsintervention geradezu ruft. Aber das jetzt hier im Einzelnen zu zeigen, wäre sehr schwierig. Vor allen Dingen sind ja auch die Industriearbeiter, das sind ja vielfach Handwerker, die anderswo nicht mehr unterkamen und so weiter. Insofern kann man zwischen Arbeiter und Handwerker in dieser Zeit sehr schwer trennen. Allora Isolo lo accetta quasi in pieno il commento di Arndt, dicendo sì che Kettler ha avuto, non è stato un uomo isolato, ma che ha avuto amici che pensavano come lui, e soltanto a causa di questo interesse che si diffondeva nel cattolicesimo Kettler poteva esercitare una tale influenza e iniziare tante cose. Kettler, come disse, è stato molto aperto per opinioni di diversa origine. Ricorda che quando Kettler andava a Roma per il concilio, dove, come sapete, ha svolto attività tutt'altra nella questione della infallibilità, aveva nella sua valigia la prima parte del Capitale di Carlo Marx per studiarlo. E in quanto a Kolping, ammette che Kolping, ricorda che Kolping stesso è stato più un uomo della pedagogia popolare e sociale, però ammette che negli anni 50-60 è difficile distinguere tra artigiani e operai, e che Kettler proprio in una riunione delle Gesellenvereine si è espresso per la prima volta per l'intervento statale in materia sociale. Jetzt kommt Herr Urbanisch. Ja, Sie haben gesprochen von den beiden Strömungen der Sozialreform und der Sozialpolitik, wobei unter Sozialpolitik verstanden wurde, dass die Akzeptierung der industriellen kapitalistischen Welt und nur punktuelle Versuche gemacht werden, Auswüchse zu beseitigen. Meine Frage geht nun dahin, ob es in katholischen Kreisen auch Bestrebungen gab, diese kapitalistische industrielle Welt nach vorne hin zu überschreiten, also eine Sozialreform nicht nach hinten gewandt, wie Sie Vogelsang und andere vorgesehen haben, sondern einen neuen Wurf zu machen, wie die Gesellschaft neu unter Berücksichtigung der nun einmal eingetretenen Wandlungen im industriellen, wirtschaftlichen, kapitalistischen Bereich geschehen sollte. Also etwas, was ja im Marxismus intendiert ist, eine Vorschau nach vorne. Ist so etwas im katholischen Bereich versucht worden? Darf ich vielleicht für Herrn Isolo darauf antworten schon? Domanda, se il cattolicesimo sviluppa non solo una socialpolitik, ma anche progetta la fondazione di una nuova società dopo il capitalismo. Richtig? Un nuovo concetto. Un nuovo concetto. Come il marxismo, cioè superare il sistema. Wenn ich antworten will, so will ich nur fragen, wo steht denn im Marxismus der Entwurf der neuen Gesellschaft? Manca. Nel marxismo manca il progetto, il concetto della nuova società. Ja. In, darf ich vielleicht ergänzen dazu? Ich weiß nicht, ob ich Herrn Urbanitsch aufnehme, aber nehmen wir doch nur eine ganz konkrete Frage, Frage des Eigentums. Ja. Wird in Bezug auf das Eigentum, werden neue Entwürfe entwickelt oder wird das Eigentum auf der kapitalistischen Basis weitergehalten? Das ist doch eine ganz zentrale Frage. Ja, wird die. Es wird das Eigentum, das Recht des Eigentums betont und auch die Vorteile des Eigentums, aber es wird ja sehr stark die Sozialverpflichtung des Eigentums betont und von daher werden auch Eingriffe vom Gemeinwohl her in das Eigentumsrecht des Einzelnen für richtig gehalten und so weiter. Und was heißt ein Entwurf darüber hinaus? Nach meiner Meinung ist gegenüber der freien Marktwirtschaft, das, was wir als soziale Marktwirtschaft verstehen, ein Entwurf darüber hinaus. Aber das ist eine Fortentwicklung. Das sind aber noch nicht Dinge vor 1940. Nein, aber gut, aber was da in der Sozialgesetzgebung versucht ist, ist da auch unter dem Aspekt des Sozialen die freie Marktwirtschaft einzuschränken, ohne die großen Möglichkeiten für den arbeitenden Menschen, die gerade darin steckten, eben lahmzulegen. Aber ja gut, da glaube ich ja den meisten Widerspruch bei Ihnen zu finden, weil Ihnen das zu wenig ist, was die Leute, die großen Pragmatiker wie Hitze, fertig bekommen haben. Aber es scheint mir sehr viel zu sein. Kommunalisierung der Monopole, wie sie Krieger durchführt, ist ja auch eine Einschränkung des Eigentums, dass man also die private Gesellschaft, die Gasgesellschaft in das Kommunaleigentum überführt. Das ist ja eine Vergesellschaftlichung von Monopolen, Darf ich Ihnen noch ein Beispiel nennen? Als der Staat Preußen die Eisenbahn verstaatlicht, die Eisenbahnen waren damals kein Zuschussbetrieb, sondern brachten Rendite wie heute die pharmazeutische Industrie, wüsste ich nicht, dass irgendwo von katholischer Seite gesagt worden ist, es ist falsch, dass der Staat sich jetzt diese lukrativen Objekte aneignet. Abgenommen wurden sie den reichen Liberalen, die Aktien, den Kaffhausen und Babys. Und darauf wurden sie passiv. Ja. Allora dice Isolo che non c'è stato un concetto teorico per una nuova società, ma che i certi Hitz ed altri volevano cambiare il sistema esistente, cioè da una società, da una economia di mercato soltanto liberale in una economia di mercato sì, ma sociale, usando le molteplici possibilità che questa economia liberale offriva, usando queste possibilità in favore degli operai ed arrivare più o meno a quel concetto che si è realizzato nella Repubblica Federale Tedesca come soziale Marktwirtschaft e che a sua volta è un nuovo tipo, dice lui, di economia di società. Über dieses Problem sprechen, Herr Isalo hat gesprochen über am Ende seines ersten Ansatzes, über Stabilisierung der Verhältnisse. Das war im letzten Ende der Ziel dieser Sozialkraft, das haben Sie selbst gehört, wenn ich nicht verstanden habe. Das ist etwas anderes. Stabilisierung ist etwas anderes als Sozialreform. Wenn ich gut verstehe. Apparato di stabilizzazione delle, cioè crea come ultima istanza lo scopo finale di questi riformatori cattolici. Stabilizzazione del sistema. Ora stabilizzazione del sistema credo che sia qualcosa di diverso in ogni caso la riforma del sistema. Herr Corny, darf ich eine Frage noch zum Verständnis an Sie stellen? Meinen Sie mit System etwas, das einmal fertig ist und im Wesentlichen unveränderlich ist? Oder meinen Sie mit System etwas, was sich in ständiger Wandlung befindet und also eigentlich ein dynamischer Prozess unter gewissen Vorgegebenheiten ist. Come si intende il sistema, no? Un sistema è una cosa finita che resta sempre quella, o si può intendere il sistema come una cosa che sta per cambiarsi, che ha certe condizioni generali che restano, ma entro le quali è un processo di lenti ma continui cambiamenti. Come si intende il sistema? Il problema è proprio questo delle condizioni, delle clamor. Also, die Systemstabilisierung ist ja immer der Vorwurf, den die anderen bringen, ja? Die Katholiken beteiligen sich an einer Änderung der Verhältnisse, aber im Rahmen der liberalen, sagen wir ruhig, Wirtschaftsform oder der kapitalistischen Wirtschaftsform, die sie grundsätzlich akzeptieren und verbringen damit eine ist meinetwegen systemimmanente Veränderung der Verhältnisse. Und die anderen üben Abstinenz, weil sie sagen, wenn wir überhaupt hier mitmachen, dann führt das ja nur zu einer Systemstabilisierung oder wie die historisch-politischen Blätter sagen, zu einem Stück und Flickwerk, wir brauchen eine grundsätzliche. Allora due opposizioni fondamentali, quella social contro la politica dei cattolici, i cattolici conservatori delle historisch-politische Blätter dissero tutte quelle cose che voi fate restano riforme molto parziali, si vuole un'altra società, cioè quella antica, mentre i socialisti dicevano quello che fate serve a nient'altro che a stabilizzare il sistema, mentre i cattolici riformisti stessi dicevano nell'ambiente del sistema esistente vogliamo cambiare, migliorare, umanizzare le condizioni degli operai. Jetzt kommt der Dr. Moore. Ja, ich wollte nochmal auf dieses Bild vom weißen Rahmen zurückkommen. Weil mir den Dank scheint, dass doch einiges für diesen Rahmen spricht. Und zwar haben Sie in Ihrem Vortrag gesagt, wenn ich mich recht erinnere, dass der Appell, der dringliche Appell Kettlers an die Bischöfe zunächst einmal ungehört blieb und auch ohne Erfolg blieb. Dass dann die Kulturkampfsituation kam, die dazu führte, dass sich die Katholiken mal als große Worte genommen, zunächst einmal mehr um die Festigung des Katholizismus als politische Gruppe bemühen müssen. Dass dann anschließend, und auch von Windhorst schon projektiert gewissermaßen, das Zentrum sich die Frage der Sozialpolitik angenommen habe. Und ich weiß nicht, ob es möglich ist, das ist also eine echte Frage, hier einen Unterschied zu machen zwischen politischem Katholizismus und Amtskirche. Das heißt also, das Zentrum wendet sich der Sozialpolitik zu, wie reagieren aber die Bischöfe? Ich weiß nicht, ob es möglich ist festzustellen, dass die Bischöfe eigentlich wenigstens theoretisch noch eher auf dem Standpunkt der historisch-politischen Blätter stehen liegen und die Sozialpolitik fast gänzlich in die Hand des Zentrums, also sozusagen des profanen Arms des Katholizismus überging und ihnen die Geistlichen Allora forse c'è stato Kettler veramente l'uomo solo, perché come ricorda Moore, gli altri vescovi non hanno accolto il suo appello, veniva il Kulturkampf di cui abbiamo parlato e dopo il Kulturkampf c'è stato il partito del centro sì, cioè la parte profana del cattolicesimo che ha fatto una politica attiva il campo sociale, ma domanda lui, i vescovi non hanno sostenuto piuttosto l'atteggiamento più conservatore di York e degli storici politici in Blätter? Herr Pulese. La mia osservazione, cioè dalla relazione del professor Isolo, abbiamo colto noi italiani, almeno io, molto bene la sfasatura che c'è per lo stesso periodo tra Germania e Italia. Ora, le ragioni del ritardo della propaganda sociale cattolica in Italia negli anni 60-70 sono evidenti, non c'è ancora un processo di industrializzazione e la secolarizzazione in Italia è recentissima, con il 1867, le leggi sui beni di venivano morte. Però forse sarebbe stato bene da parte italiana che si fossero illustrati un po' più ampiamente questi inizi, questa preistoria dell'attenzione dei cattolici per il mondo sociale. Un movimento cioè che si rivolgeva soprattutto ai contadini e che dura fino agli anni 80, a parlare ai contadini spesso incitandoli anche a rivolte contro lo Stato, perché lo Stato gli aveva tolto delle vecchie strutture in cui trovavano appoggio e sicurezza. Tanto più che, perlomeno per quanto riguarda la destra storica, era proprio questo conflitto di egemonia, di potere sui contadini, la ragione che alimentava la lotta ideologica tra la destra storica, i moderati conservatori e i cattolici. I moderati conservatori, possono citare tanti nomi, appunto temevano, cioè sapevano spesso che era così, che le basi sociali del loro Stato erano in perenne pericolo proprio per la propaganda cattolica che sollevava contro di loro masse contadine. Basta pensare nel 66 alla rivolta di Palermo, i morti del macinato del 69, dove i contadini in grosse parte dell'Italia agricola dicevano come slogan viva Pianova, basta il governo. Forse su questo punto sarebbe stato bene che si fosse parlato un po' di italiano. Sì, da parte italiana. Pulese, einige gleichzeitige Italiener, gleichzeitige italienische Strömungen hingewiesen, die angesichts der völlig unterschiedlichen italienischen Situation sich auch mit ganz anderen Problemen befassen. Für den italienischen Katholizismus war die in den 60er Jahren erfolgte Säkularisierung einmal und dann vor allem ein Problem, mit dem man sich auseinandersetzen musste, und das zweite. Sofern man in Italien vom Eingehen des Katholizismus auf soziale Dinge sprechen kann, behandelt er, da die Industrialisierung noch nicht da ist, vor allen Dingen die Frage der Bauern, die durch den Wegfall der alten Strukturen, wir würden im Deutschen sagen, also der Reste der Grundherrschaft, die nun in eine liberale Welt hineingeworfen sind. Hier setzt der Katholizismus an und er fragt nun, er spricht nicht von gemäßigt Liberalen, sondern von gemäßigt Konservativen, den Landbesitzern, den großen Landbesitzern, ob sie nicht aus Sorge, dass ihnen vom Katholizismus her die soziale Basis genommen wird, ob es hier von daher nicht zu Zusammenarbeit und zum Versuch der Einflussnahme auf diesen Katholizismus kommt. Das wäre vom Italienischen her die Parallele. Ja, ich meine, das ist natürlich eine Frage für die konkurrierenden Bemühungen um die Massen. Das ist natürlich etwas, wofür Herr Isalo und wir Deutschen sehr schlecht präpariert sind. Diese Dinge müssten vielleicht die italienischen Herren darauf antworten können. Ich weiß nicht, ob Fonzi oder... Sì, questo è un problema che se può essere esposto, dovrebbe essere esposto da parte dei colleghi italiani. Italiani. Sie möchten... Ja. Die Frage hier, die besonders im Zusammenhang hier mit dieser Tagung interessant wäre, welchen Einfluss hat jetzt diese in Deutschland geführte Diskussion und auch das praktische Beispiel des sozialen Katholizismus in Deutschland auf Italien gehabt? Und ich erinnere, das ist eine sehr gute Arbeit von Volker Selin über die Anfänge der Sozialgesetzgebung in Italien gibt, die vor einigen Jahren in Stuttgart publiziert worden ist. Und soweit ich mich erinnere, wird in dieser Arbeit dargelegt, dass in Italien in den 70er und 80er Jahren durchaus so eine antizipatorische Diskussion darüber gegeben hat, und der vor allem durch Sachbücher beteiligt war, zu der Frage, wie sollen wir uns verhalten, wenn jetzt diese in England und in Deutschland und Österreich ablaufen, der Industrialisierung auch sich hier in Italien abspielt, wie sollen wir uns dann verhalten? Und auch da hat es dieses traditionelle Lager gegeben, also diejenigen, die sagten, im Grunde brauchen wir diese Entwicklung nicht, sie ist sogar gefährlich, wir sollten sie vermeiden. Italien bleibt ein traditionell agrarisches Land, die Landwirtschaft bleibt die Grundlage in der englischen Wirtschaft. Und auf der anderen Seite die Gruppe der Reformer, sozusagen der Progressisten, die sagt, das ist unvermeidlich. Wir müssen uns schon vorher überlegen, wie wollen wir auch die unvermeidliche industrielle Entwicklung, die auch in Italien sich in einigen Jahrzehnten abspielen wird, wie wollen wir da reagieren? Und da hat aber, wenn ich Selin rechtlich erinnere, nicht das katholische Beispiel eine große Rolle gespielt, sondern das evangelische, die Diskussion sozusagen im deutsch-evangelischen Raum. Also die Diskussion im evangelisch-sozialen Kongress Anfang der 70er Jahre, zum Beispiel der Katheder-Sozialismus. Das ist also, soweit ich das recht erinnere, für die italienische Diskussion ganz entscheidend gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht sind hier Ergänzungen oder Anregungen auf der italienischen Seite. Lo dicite in italiano? Ma di fare in italiano? Sì, la questione. Il connesso nell'ambito di questo congresso sarebbe quale influenza ha avuto l'esempio della discussione e del pragmaticità del movimento cattolico in Germania sulla situazione in Italia. E io ricordo che esiste in Germania un lavoro di Volker Zellin sugli Anfänge della sociale Gesetzgebung in Italia, gli inizi della legislazione sociale. Poi ha detto molto bene che c'era tutta una schiera di pensatori e di figure notevoli, potrei anche fare i nomi, tutta la scuola toscana, Carboni, eccetera, no? La Bruschini, che temevano lo sviluppo di un'Italia industriale come una cosa che avrebbero cambiato tutto. Mentre invece c'erano di quelli che volevano seguire l'onda vero nuova e capire che nei nuovi tempi avrebbero portato anche in Italia l'industrializzazione. Però questi sarebbero stati influenzati piuttosto dalle discussioni avvenute tra protestanti che quelle avvenute tra cattolici e tedeschi. Vorrei aggiungere che in Italia Luzzatti e queste persone qui che erano molto attente e anche quel primo grande industriale raniero, Alessandro Rossi, aveva viaggiato in Germania, che appunto era influenzato dai protestanti, però anche da Schulze Delitzsch e da, direi, dai liberali tedeschi, diciamo, questo per cooperative, eccetera, per tradurre e aggiungere. Allora, procediamo. Ja, jetzt mehr Herr Lill. Ja. Ich möchte ganz kurz die Frage meines Schwagers nur aufnehmen und auf einer strukturellen Ebene weiterführen. Ich glaube, wir haben ja verschiedentlich gesprochen von der strukturellen Rückständigkeit der Amtskirche. Und Herr Weber hat vorgestern gesagt, dass ja Leo XIII. Eben die Kurie erst aus dieser strukturellen Bindung an die alte feudale Welt herausgehoben hätte. Ich glaube, in diesem Sinne wird man dir recht geben müssen, als die Arbeiter bereits am Verhungern waren, war die römische Kurie mit dem Unfehlbarkeitsdogma beschäftigt. Und zwar so vollständig, dass sie diese Anregungen, die aus den industriell fortgeschrittenen Ländern kamen, noch gar nicht verstehen konnte, weil sie einstweilen in anderen Kategorien dachte, weil sie jenes System der großen, geschlossenen, ideologischen Abwehr zu Ende bauen wollte. Allora vorrei tornare brevemente al problema della arretratezza strutturale della Chiesa ufficiale di cui ha parlato Weber quando ci ha spiegato il cambiamento che Leone XIII ha realizzato. Veramente pare a me che quando un Kettler nel suo mondo già semi-industrializzato avanzava le sue richieste, la Curia romana era tutta occupata della questione dell'infallibilità, pensava in tutt'altre categorie, credeva di dover ancora finire, completare quel grande edificio di difesa, di difesa ideologica che aveva segnato tutto il pontificato. Qui ci troviamo su due livelli diversi, almeno per un certo periodo. Posso solo dire una parola, questa è la stessa situazione nel Settecento, quando i principi illuminati, Maria Teresa, eccetera, prendono già un problema, il problema del rito protestantesimo, eccetera, mentre la curia romana non capisce neanche di che cosa si tratta, si trova nelle nunziature, nelle relazioni dei nunzi di Vienna, eccetera, che a Roma non si capisce neanche di che cosa si tratta qui. Vielleicht auf zu Herrn Lill möchte, Herr Gatz, zu dem Problem. Herr Rust möchte auch zu der Frage. Vielleicht dann zu dem. Aber keine neue Diskussion. Propongo di abolire la colazione, allora. Se continuiamo così. Andiamo fino alle 4 con un panino. Ma telefoniamo su al ristorante. Ist aber wichtiger. Ich würde aber doch vorschlagen, dass wir Herrn Dr. Ruß jetzt noch sprechen lassen und dass dann zu den Interventi noch kurz Stellung genommen wird und dann Herr Iserloh wenigstens mit dem zweiten Teil noch bringt, indem wir aber auf die gleichen Fragen wiederkommen werden, die hier auch sind. Und allora, la discussione sarà breve. Also ganz kurz zu was Herr Bild gesagt hat. Ich weiß nicht, ob man das hier in Polen also da geschieht ganz transportieren dann auch die deutschen Behörden, die Rede sind, aber so nicht befasst mit die deutschen Bischöfe und die sozialen Fragen. Dann etwas erweitert, würde ich noch sagen, als Anwalt fragen, weil die Bischöfe das eben die Bischöfe das hochgestanden haben, dann Bischöfe hier aus Kettler. Da gibt es doch schon in den 50er Jahren ganz deutliche Ansätze für ein Interesse an die soziale Frage. Und zwar, das ist interessant, von der kirchlichen Seite, von den kirchlichen Problemen, zum Beispiel der Bischof von Kikari in Freiburg hat mehrmals in seinen guten Briefen darauf hingewiesen, dass hier ein schwerwiegendes Problem gibt. Und zwar in seinen Hinschreiben über die Sonntagsreihen, oder also nicht beachtende Sonntagsreihen. Er konstatierte in der Liturgie, dass es geänderte industrielle Welt Probleme gibt für die kirchliche Beteiligung. Und daher ist also, kommt er auf die kirchensoziale Frage zu reden. Und daher gibt es doch schon ein Interesse. Und er ist nicht eine Ausnahme. Es gibt mehrere Bischöfe, die da sich interessieren an sozialen Fragen. Und ich würde also, wenn es etwas psychologisch und bescheidenwertlich, würde man schon sagen, es ist mehr bei den Seelsorgsbischöfen als bei den Theoretikern. Nein, ich würde sagen, mehr bei den modernen Bischöfen, bei den, man könnte sagen, bei den Ultramontanen, yeah, also auf den Kirchen, als bei den Staatskirchen. Allora, rispondendo a me, il professor Rosso sottolinea che già negli anni 50 si ha, fra alcuni, fra l'episcopato tedesco, delle iniziative in favore degli operai o almeno iniziative sociali, e infine ha sottolineato che sono stati proprio i vescovi ultramontani, non quelli liberali legati allo Stato, che hanno preso le prime, avanzato le prime iniziative di questo genere. Vescovi della Svizzera e della Francia. Sì, anche i vescovi della Svizzera, della Francia, ma lui parlava anche di vescovi tedeschi come vicari di Friburgo. Il professor Gagliardi. Auf den Weißen Raum nochmal zurückzukommen, Kettler. Man darf ja nicht vergessen, dass 1870 die letzte ordentliche Bischofsernennung stattfindet. Und seit dem Ausbruch des Kulturkampfes, jedenfalls der deutsche, der preußische Episkopal, in unerhörter Weise dezimiert wird. Sterbefälle bleiben nicht immer vakant. Eine große Zahl muss in die Emigration gehen, es bleiben zurück vier Bischöfe. Und die sind nun tatsächlich durch die Abwehr total absorbiert, sodass von daher eigentlich ein Beitrag nicht zu erwarten ist. Es ist aber nachher. Kardinale Kopp. Die soziale Problematik taucht auf den Bischofskonferenzen erstmals auf 84 oder 85. Nein, 1890 natürlich durch die Initiative Wilhelms II. Mit herausgefordert. Und dann vielleicht ein zweites noch. Es hat durchaus einmal einen Strang gegeben, dass die deutschen katholischen sozialpolitischen Vorstellungen an das Zentrum der Kirche herangetragen wurden, und zwar in der Vorbereitungsphase des Vatikanums I. Es gab ja eine kirchenpolitische Kommission, und in dieser Kommission war Mitglied der Mainzer Domherr und enge Berater, Mitarbeiter Kettlers. Und dieser Mufan ist von Reisach gebeten worden, ein Votum zur sozialen Frage vorzulegen. Das hat er auch getan. Interessant ist nun, wir wissen nicht, wie der Verlauf der Diskussion in dieser Kommission gegangen ist, weil ausgerechnet deren Diskussionsprotokolle verschollen sind. Aber Mufan hat die Postulate, die Ketteler formuliert hat, in sein Votum eingebracht. Aber was dann daraus gemacht worden ist, in dieser Kommission, endet praktisch wieder bei den alten Dingen, also Gesinnungsreform, von staatlicher Intervention, von neuer Sozialpolitik ist damit nicht mehr die Rede. Das war also diese Vorlage, die für das Konzil dann bestimmt war, was aber nicht zur Diskussion kam. Allora, Katz ricorda due cose. Prima, non si può incolpare all'Episcopato tedesco di non aver fatto nulla, perché proprio durante il Kulturkampf non esisteva più episcopato come tale. I vescovi erano in esilio, oppure le loro sedi restavano vacanti, alla fine del Kulturkampf restavano quattro vescovi in carica, e solo dopo, quando si può parlare di nuovo di un corpo dell'episcopato, dalla metà degli anni Ottanta, troviamo anche nelle conferenze episcopali la questione sociale. Poi, più importante è un'altra cosa, Gatz ricorda che c'è stato un tentativo di introdurre queste iniziative moderne di Kettler proprio nel centro della Chiesa tramite il Concilio Vaticano I, perché il cardinale Reiser, uno dei presidenti del Concilio, l'unico tedesco che era presidente del Concilio, chiamava un certo canonico Mufan, che a sua volta era il più intimo collaboratore e consigliere di Kettler, a far parte della commissione ecclesiastico-politica, e Mufan, in seno di questa commissione, ha elaborato un parere in cui praticamente ha riassunto i pensieri di Kettler. Cioè, quello che aveva Kettler detto a Fulda fu proposto in quella commissione del Concilio. Però non si sa bene come si sono svolte le discussioni in questa commissione, perché proprio i documenti di questa commissione non ci sono più. E poi Gatz dice che alla fine non furono accolte queste proposte concrete, moderne, di Kettler, della Germania, però si rimaneva piuttosto su delle raccomandazioni tipo vecchio, cioè di cambiare l'atteggiamento, cambiare il pensiero, la spiritualità, ma non la politica concreta e la politica sociale concreta.